Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Eigentlich wollte ich heute entweder wahlweise über die Day One 2 App Lösung sprechen oder aber über die Cloud Magic E-Mail Lösung. Jetzt ist eine App dazwischen gekommen, deswegen schiebe ich die jetzt einfach rein und die beiden anderen Themen und drei weitere Apps werden dann auf, beziehungsweise zwei weitere Apps. Wir haben ja am Montag einen Feiertag, somit gibt's am Montag natürlich auch keine One-App-A-Day-Folge. Also diese anderen Themen, die ich eben genannt habe, werden einfach auf nächste Woche verschoben. Heute spreche ich über eine andere App, nämlich die zweite App, die von den Machern von IAM rausgekommen ist in den App Store. Momentan glaube ich nur für iOS, es soll, aber ich habe es irgendwo gelesen, auf jeden Fall wohl auch für Android rauskommen. IAM, wer das nicht kennt, das ist diese Foto-Community, der für mich jedenfalls der direkte Instagram-Konkurrent, wobei IAM doch deutlich qualitativ hochwertigere Fotos hat. Es ist, gibt eine Kooperation unter anderem mit Getty Images. Ihr habt einen Marketplace für eure Fotos, könnt ihr eure Fotos darüber verkaufen. Es gibt Missionen, ihr könnt irgendwie Preise gewinnen. Also hochqualitative Fotos gibt es bei IAM, Instagram, so eher für den Rest jedenfalls bei den meisten Leuten und auch nur meiner Meinung nach. Die App, über die ich jetzt spreche, heißt The Roll. Organisieren und finden Sie automatisch die besten Fotos in Ihrer Camera Roll. Wie gesagt, von den Machern von IAM, Gratis-App ist es. Versionsnummer 1.0 liegt vor. Erschienen am 12.05., also gestern. Größe 21,5 Megabyte, Sprache Englisch. Erfordert mindestens iOS 9.0 oder neuer und hat tatsächlich schon bei 46 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen. Ich persönlich in meinem Fall würde der App durchaus 5 Sterne geben, wobei ich persönlich allerdings auch sagen muss, ich habe nicht so ganz einen Anwendungsfall dafür. Das ist so, aber wie gesagt, nur meine persönliche Meinung. Die Beschreibung. Weniger scrollen, mehr knipsen. The Roll organisiert automatisch die Fotos auf deinem Handy, verschlagwortet sie und hilft dir, deine besten Fotos zu finden. Mehr knipsen, weniger scrollen. Nie wieder scrollen. The Roll gruppiert ähnliche Fotos, Events und Alben, damit du mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben hast. Du sparst auch Speicherplatz, indem du einfach Duplikate oder misslungene Fotos löschen kannst. Magische Keywords. The Roll taggt automatisch deine Fotos, damit du sie schnell finden und teilen kannst, ob Katzen, Selfies oder Food. Alle deine Bilder sind nun verschlagwortet und suchbar. Finde deine besten Fotos. The Roll hilft dir, die besten Fotos aus deiner Kamerarolle zu finden. Wie das funktioniert? Mit einem Algorithmus, der Millionen von Fotos analysiert und lernt, was ein gutes Foto ausmacht. Probiere es am besten gleich selbst aus. The Roll wird niemals Informationen von dir kopieren oder speichern. Deine Fotos bleiben privat. Dazu kommt jetzt meine Anmerkung. Man muss wissen, die Fotos, also ihr startet die App und die Fotos werden als erstes erstmal wohl die Screenshots von den Fotos auf die temporär auf die Server von IAM geladen. Das wird deswegen benötigt, damit es getaggt werden kann, analysiert werden kann und gruppiert werden kann. Also eben Katzen, Hunde, Rot, Gelb, Natur, Land, Tiere, was auch immer. Das funktioniert einwandfrei. Genauso funktioniert es ja zum Beispiel auch bei Google Fotos. Die sortieren ja auch automatisch nach Städten und Land und Themen im Prinzip. The Roll sieht wunderschön aus. Es ist eine wirklich, wirklich schöne App. Ihr habt, ich starte es nochmal, damit ich keinen Scheiß erzähle. Wenn ihr die App startet, also erstmal das Icon ist weiß mit einem schwarzen, was wohl ein R mit einer Rolle sein soll, passend zum Namen. Wenn ihr die App startet, dann habt ihr als erstes seht ihr im Prinzip alle eure Bilder. Oben ist die Anzeige, dass die Bilder erstmal, getaggt werden im Prinzip oder gescored werden. Ihr könnt dann durch die Bilder wischen, ganz normal, hoch, runter. Also die werden nicht unterteilt wie in der Camera Roll, zum Beispiel nach den Orten, wo ihr sie aufgenommen habt. Oben rechts habt ihr den Button Select. Da könnt ihr dann mehrere Fotos markieren, sie löschen oder einfach über das iOS Sharing Menü teilen. Also Mail, Message, Facebook, Google+, Notizen, Flickr, was auch immer ihr dafür Apps eingerichtet habt. Geht ihr auf ein Foto rauf, dann seht ihr einmal den Score. Ihr könnt ebenfalls das Bild natürlich weiterteilen. Ihr könnt es löschen oder ihr geht auf das Infoteil neben dem Score. Dann seht ihr den Ästhetik-Score. Das ist zum Beispiel bei einem Bild von mir 15%. Hier, man kann dann noch auf Info gehen, was dieser Score eigentlich aussagt. Das ist sowas wie guckt sich also an irgendwie nach den Artistic Photography Prinzipien, also irgendwie der Drittelregel und keine Ahnung was, und dann wird es halt von 0 auf 100 gescored, bewertet. Ihr habt dann noch, seht ihr auf einer Karte, wo das Bild aufgenommen wurde, seht, mit welchem Modell es aufgenommen wurde, seht, ja, Blende, F2.2, Belichtungszeit, ISO-Wert. Und die Keywords, die automatisch vergeben wurden, also irgendwie bei einem Bild zum Beispiel ist das hier von mir irgendwie Full Frame, Outdoors, Nature, Elevated View, Close-Up und so weiter. Was ihr nicht machen könnt, ihr könnt nicht in die Ansicht aller Bilder zurückgehen mit einem Swipe von links nach rechts. Ihr könnt durch die Bilder swipen, ja, aber ihr müsst zurück mit dem Pfeil oben links. Das stört mich persönlich ein bisschen. Bei manchen Bildern habt ihr so eine kleine Anzeige, zum Beispiel 4 oder 2 in diesem Fall. Das ist dann einmal das eine Bild und die App sagt dann zum Beispiel Best of 4 Fotos. Sagt, welchen Score das Bild hat. Und zeigt ebenfalls an Fotos, die der Meinung nach der App dazugehören. Und dann könnt ihr mit einem Delete Similar die Bilder, die dem Hauptfoto ähneln, gleich auch löschen, wenn ihr das wollt. Manchmal haut das hin, manchmal sind die Bilder aber überhaupt auch nicht ähnlich oder identisch mit dem Hauptbild. Also mit dem Löschvorgang würde ich da doch äußerst vorsichtig sein. Unten rechts habt ihr ein Suchsymbol. Da habt ihr dann einmal Kategorien irgendwie. Your best photos of this week, your best photo, portrait, blue, landscape, flower, Deutschland, green, red, Tree, Pinneberg, Priestdorf, Lake, Sun, Plant, Forest oder Building oder was auch immer, Road sehe ich hier noch. Und dann habt ihr natürlich auch noch die Suche. Da könnt ihr dann zum Beispiel suchen nach Dog. Wird nicht gefunden, in meinem Fall. Aber irgendwie sowas oder Nature oder so. Momentan Lokalisierung ist nur Englisch. Auf Deutsch noch nicht vorhanden. Ich könnte mir vorstellen, weil I am an sich ja auch auf Deutsch funktioniert, dass für Fill the Role auch noch deutsche Übersetzung kommt. Ja, was habe ich am Anfang gesagt? Für mich persönlich, ich weiß nicht ganz genau, ob tatsächlich The Role eine Alternative zur Camera Roll ist, also zur Apple-eigenen Galerie-App. Warum ist das so? Ich nutze sie eigentlich fast nicht. Ich nutze die Apple-eigene App relativ häufig mal, um ja einfach um daraus halt Bilder weiterzusenden per Mail oder um die internen Bearbeitungsmöglichkeiten zu verwenden. Ansonsten bin ich jemand, wenn ich Bilder mache, möglichst schnell spiele ich sie dann tatsächlich auch vom Smartphone auf den Computer. Also ich habe da nicht irgendwie gigabyteweise meine Bilder auf dem Smartphone. Ich könnte mir vorstellen, wenn man zum Beispiel die iCloud-Mediathek nutzt, dass da The Roll ganz cool ist, weil da hat man ja im Prinzip Zugriff auf alle seine Bilder und wenn die dann getaggt werden und noch besser angezeigt werden, das ist durchaus schön. wenn man das so macht wie ich, wie gesagt, Bilder möglichst schnell immer auf den Computer spielen, dann braucht man das eigentlich nicht. Es ist vielleicht ganz witzig und die App sieht, wie gesagt, unglaublich schön aus und irgendwie ist in mir tatsächlich ein starker Drang entstanden, die App nutzen zu wollen. Mich stört es nicht, dass die Bilder-Screenshots hochgeladen werden, temporär. Ich glaube, ja, dass damit kein Schindluder getrieben wird. Aber ich habe irgendwie keinen Anwendungsfall dafür. Es tut mir selber irgendwie leid, weil, wie gesagt, schönes Icon, schöne App, habe ich jetzt häufig erwähnt schon. Ich habe leider keinen Anwendungsfall. Ich lasse es drauf und gucke mal, ob da auch noch irgendwie deutsche Lokalisierung kommt und wo der Kurs so hingeht, ob die App weiter gepflegt wird. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Das ist eine Folge geworden, die länger geworden ist als die regulären Folgen. Aber macht ja nichts. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Leider soll ja das Wetter nicht so schön werden. Mir hätte ja einfach schon kaltere Temperaturen gereicht. Morgen ist der ESC. Wer es guckte, viel Spaß. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, für welches Land ihr seid, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten, ja, passt auf euch auf und bis Dienstag. Ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.